Pestilenz der Hölle. Ach, dass mich noch Gefahr und Schrecken trifft. Du legtest selbst auf unsere Zungen ein Loblied, welches wir gesungen.